Good morning and a third happy good morning from hot Brazil. Guten Morgen und einen dritten fröhlichen guten Morgen aus dem heißen Brasilien. We are talking about the depth of the Father's love. Wir sprachen über die Tiefe der Liebe des Vaters, that he lavished on every one of us, die er über jeden von uns ausgeschüttet hat. And now John explains what that means. Nun erklärt Johannes, was das bedeutet. He has called us and made us his very own beloved children. Er hat uns berufen und zu seinen eigenen geliebten Kindern gemacht. Ich finde es nicht biblisch korrekt, when people say that every human being are part of God's children. Wenn Menschen sagen, dass jeder Mensch ein Kind Gottes ist. Because we are all God's creation, but we are not all God's children. Wir sind alle Gottes Schöpfung, aber wir sind nicht alle Kinder Gottes. We become God's children by accepting what Jesus did for us. Wir werden zu Kindern Gottes, wenn wir annehmen, was Jesus für uns getan hat. But since we've accepted what God did for us through Jesus Christ, da wir das, was Gott durch Jesus Christus für uns getan hat, akzeptiert haben, he now called and made us his very own beloved children. Hat er uns nun zu seinen Kindern gemacht und nennt uns nun auch seine geliebten Kinder. I love the Bible verse in Hebrews. Ich liebe den Bibelvers aus dem Hebräerbrief. Where the Bible says that he was not ashamed to call us his brothers. Wo es heißt, dass er sich nicht schämt, uns seine Brüder zu nennen. It is one thing to believe that God has made us his children. Es ist eine Sache zu glauben, dass Gott uns zu seinen Kindern gemacht hat. But it's another thing to believe that he made us children equal with his son Jesus Christ. Aber es ist etwas anderes zu glauben, dass er uns zu Kindern gemacht hat, die seinem Sohn Jesus Christus gleichgestellt sind. And the Bible says this. Aber die Bibel sagt, he is the firstborn of many brethren and he's not ashamed to call us his brothers. Dass er der Erstgeborene von vielen Brüdern ist. Und er schämt sich nicht, uns seine Brüder zu nennen. If he's the firstborn, then that means we are all part of the same family, just like him. Wenn er der Erstgeborene ist, dann bedeutet das, dass wir alle Teil derselben Familie sind, genau wie er. So God made a decision, and that's that you are his beloved child, and you can't change that decision. Gott hat also die Entscheidung getroffen, dass du als Christ sein geliebtes Kind bist. Und du kannst diese Entscheidung nicht ändern. You cannot accept it, not believe it, and not experience it, but you can't change it. Du brauchst sie nicht zu akzeptieren und daran zu glauben, und du magst es vielleicht nicht erleben, aber du kannst es nicht ändern. Because it is something that already has taken place. God already made that happen. Weil es das ist, was du als Christ bist. Gott hat das bereits geschehen lassen. You will have to learn to live as his beloved child, not only know the biblical truth about it. Du musst lernen, als sein geliebtes Kind zu leben, nicht nur die biblische Wahrheit darüber zu kennen. I just love how much Romans 8 talks about this. Ich liebe es einfach, dass Römer 8 so viel darüber spricht. If we are sons, then we are heirs, joint heirs with Jesus Christ. Wenn wir Söhne sind, dann sind wir Miterben mit Jesus Christus. Think what John chapter 15 says. I think it's the 9th verse. Denk darüber nach, was in Johannes 15 steht. Ich denke, es ist Vers 9. It's the same apostle that wrote this letter. Es ist derselbe Apostel, der diesen Brief geschrieben hat. He quotes Jesus who said, "As the Father has loved me, that same way I also love you." Er zitiert Jesus, der sagte, "Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt." So I'm sure that that's what I assume that John is thinking about, how deeply Jesus loved the disciples and how much that was the Father's love. Ich nehme an, dass Johannes darüber nachdachte, wie sehr Jesus die Jünger liebte und wie sehr darin die Liebe des Vaters zum Ausdruck kam. Remember, it was the Apostle of John who also said in John chapter 1 verse 12, I believe it is. Denke daran, es ist der Apostel Johannes, der auch sagt, ich denke, es steht in Johannes 1 Vers 12, those who believed in him, those he gave the power, the authority in the Greek, the exousia, to be children of God. Allen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, die Kraft, die Autorität, exousia auf Griechisch, Kinder Gottes zu werden. The Greek word exousia means a legal right and authority. Das griechische Wort exousia bedeutet ein gesetzliches Recht, Autorität. So John in the Gospel says that we have the legal right now to be his children. In seinem Evangelium sagt Johannes also, dass wir jetzt das gesetzliche, legale Recht haben, seine Kinder zu sein. And here John tells us that we need to keep staring at this marvelous deep love of the Father. Und hier sagt uns Johannes, dass wir weiterhin auf diese bewundernswerte, tiefe Liebe des Vaters blicken müssen. That has expressed itself by making us his beloved children. Die dadurch zum Ausdruck gebracht wurde, dass er uns zu seinen geliebten Kindern gemacht hat. My dear friend. Mein lieber Freund. Don't you think if God chose you as his beloved child while you were still a sinner? Denkst du nicht, dass wenn Gott dich als sein geliebtes Kind erwählt hat, während du noch ein Sünder warst, that forever you will remain his beloved child? Du für immer sein geliebtes Kind bleiben wirst? He's not gonna change his mind about you. Er wird seine Meinung über dich nicht ändern. He loves you with the exact same love that he loves his own son Jesus Christ. Er liebt dich mit genau der gleichen Liebe, mit der er seinen eigenen Sohn Jesus Christus liebt. And this is something that we have to continually keep reminding our hearts. Daran müssen wir unser Herz beständig erinnern. But we are not only his beloved children, we are his very own beloved children. Aber wir sind nicht nur seine geliebten Kinder, wir sind seine ganz eigenen geliebten Kinder. God claims ownership of us as his children. Gott beansprucht uns als seine Kinder. I do not understand how a Christian can live with inferiority. Ich verstehe nicht, wie ein Christ mit Minderwertigkeit leben kann. Or Christians live with a lack of value. Oder wie Christen mit einem Mangel an Wert leben können. Or they have the feeling that they are not as important as other people. Oder dass sie das Gefühl haben, nicht so wichtig zu sein wie andere. Just to think that I have been chosen to be the very beloved child of the creator of the universe. Allein der Gedanke, dass du auserwählt wurdest, das geliebte Kind des Schöpfers, des Universums zu sein. I should walk through life with shoulders up and head up too. Sollte dich mit erhobenem Haupt durchs Leben gehen lassen. We should have this attitude. Do you even know who my dad is? Wir sollten diese Einstellung haben. Weißt du überhaupt, wer mein Vater ist? This verse we could spend probably hours talking about. Wir könnten wahrscheinlich stundenlang über diesen Vers sprechen. If Elon Musk would be your dad, wenn Elon Musk dein Vater wäre, the richest man in the world, der reichste Mann der Welt, and Elon Musk would continuously tell you, you are my beloved child, my so much beloved child. Und Elon Musk dir fortwährend sagen würde, du bist mein geliebtes Kind, mein so sehr geliebtes Kind. You would never, ever, ever worry about finances. Never. Würdest du dir nie, nie, nie Sorgen um Finanzen machen? Niemals. And we are the own beloved children of the owner of the whole world, and we worry about provision. How does that make sense? Und wir sind die eigenen geliebten Kinder des Besitzers der ganzen Welt und sorgen uns um die Versorgung. Welchen Sinn macht das? Because our hearts haven't really fully believed that we are his own beloved children. Nur weil unsere Herzen nicht ganz und gar daran glauben, dass wir seine eigenen geliebten Kinder sind. Because we don't spend enough time marvelously looking at the deep love for us. Weil wir nicht genug Zeit damit verbringen, seine tiefe Liebe zu uns zu bestaunen. Why don't you make a choice? Warum triffst du nicht eine Entscheidung? Spend 15 minutes every day for the next 3 months. Nimm dir in den nächsten 3 Monaten jeden Tag 15 Minuten Zeit. Doing nothing, just looking, staring, enjoying, thanking God for his marvelous deep love for you. In denen du nichts anderes tust, als Gott anzuschauen, zu bestaunen, zu genießen und ihm für seine wunderbare tiefe Liebe zu dir zu danken. It will change your life. Es wird dein Leben verändern. See you tomorrow. Bis morgen.